Mit Scheinheiligkeiten füllt jeder locker da draußen 20.000 seitlich. Bei der Wahl zu bleiben ist noch leichter als beiden. Praktikanten praktizieren ihr Praktikum und jeder verstummt innerhalb. Zeichen von Leben werden wie Wüstenmenschen vermummt. Der Arzt spielt Gott, ist es gesund oder ungesund, durch den Schlund oder raus aus dem Munde. Ist globales Verlauten lassen, Erdkunde, Jahr, Monat, Tag, Stunde. Immer nur die gleichen Gesichter, Tafelrunde unter dem Gedeck. Mit dem Besteck liegt versteckt, was erschreckt. 12 Personen, eine verreckt, erfreuen sich, wenn man Blut leckt. Ein Versehen zu verstehen geht über das Ersehen von eben jedem. Fern von Geben und Nehmen liegt das Leben, geheiligt sei der Segen. Stehe ich vor dem Spiegel, sehe ich, wie es anders wäre. Doch ändert sich nicht die Welt an sich, dricht die Atmosphäre. Wäre es eine Lehre, die Person gegenüber zu sein, oder wäre ich allein? Es ist grausam, gefangen zu sein und das Geschehen nur zu betrachten. Lügner, Katastrophen und ehrliche Strophen, Verbrennungsofen und Abschlachten. Maskenbildner, die bei der Maskerade Vorbild sind. Die Fassade wird begleitet von der Fanfare, die Augen verdeckt durch lange Haare. Der sinnloseste Satz in diesem Land, oh Gott bewahre. Mein Spiegelbild, aber es ist nur mein Schatten, der sich bewegt, den er lebt, aber er muss immer auf mich warten. Dein Spiegelbild reflektiert dich, aber zeigt dich nicht introvertiert. Mensch, kapier, wenn dein Herz spricht, du kannst nichts annullieren, denn deine Seele ist das Licht. Ich mach Tracks, die gestrickt sind, das verstricken, rein Pattern, die das Verstehen erschweren, als würde ich versuchen, auf den Turm von Babel zu klettern. Ein Bild, das sich von Zeit zu Zeit ändert, aber das Bild des Herzens und der Seele bleibt unverändert. Zu viele sind zu einfach zu durchschauen, ich notiere mir Eindrücke wie auf blaue Pausen. Von Scheinheiligen mit heiligen Scheinen und Schriftzeichen, die heiligen Schriften gleichen. Spieglern, Spieglern an der Wand, warum seid ihr stolz auf dieses Land? Ihr schuckt euch doch nur selber über den spiegelglatten Tellerrand. Zu viel läuft auf Breitbild, so wie Mangas. Klappt nicht alles, sonst fahrt ihr Schmalspur wie Tangas. Palooza featuring Academic, Spiegelbilder. Spiegelbilder.